bedeuten? Wieso kann ich keine Farben mehr sehen? Habe ich gerade einen Schlaganfall? Wir sind in der Rückblende gelandet. Zweimal. Platz 5, Macbeth von Justin Kurzel. Zweimal Michael Fassbender. Platz 3, Steve Jobs von Danny Boyle. Das Spiel von Michael Fassbender, im Lauten, im Leisen wie im Lauernden, schreitet immer über eine Grenze hinweg. Auch jetzt als blutrünstig wahnsinniger Shakespeare'scher König in Macbeth oder als Apple-Boss Steve Jobs zwischen Genie, Visionär und Tyrann. Nur braucht der inzwischen 38-jährige Michael Fassbender nicht Nacktheit oder Blut, Schweiß oder Tränen, um diese ganz bestimmte Energie auszuströmen, die immer irritierend, verstörend, gefährlich wirkt. Wo man immer den Eindruck hat, als ob eine innere Spannung kurz davor ist zu reißen. I just tried to be as well prepared as I could be going into it. And like on every job then, as Justin was saying, you know, each day you just try and make sure that you've uncovered. Michael Fassbender zu seiner Arbeit am Macbeth, aber es könnte genauso gut eine Beschreibung der Arbeit zu Steve Jobs sein. Gut vorbereitet sein und jeden Tag dafür Sorge zu tragen, sagt Michael Fassbender, dass man uncovered ist, also enthüllt, freigelegt, nicht abgesichert, offen. Man kann es auch so sehen. Michael Fassbender zeigt Figuren in einer Realität, die zu dünn scheint, als dass ihr Boden uns unbeschadet tragen könnte. Und Dämonen sind bei diesen Figuren, wie selbstverständlich, immer mit an Bord. Das erzeugt beim Zusehen nicht selten enorme Angstlust. Ich will euch noch eure Klausur zurückgeben. Platz 4. Die Schüler der Madame Anne von Marie Castille-Mansion-Char. Eine Handvoll von euch haben an den 3 geschafft, aber 16 Schüler kriegen eine 5 oder 6. Das findest du zum Lachen, Olivier? Da draußen wartet auf euch ein Leben, aber dafür müsst ihr was bringen. Lehrerin motiviert Schüler mit Migrationshintergrund in einem Pariser Banlieue. Das schafft sie. Kinomärchen. Aber natürlich ist es unmöglich, diesen Film in diesen Tagen losgelöst zu sehen von den Ereignissen in Paris. Alex Rühle hat jetzt Michel Viviocard interviewt. Einige der Attentäter kommen einmal mehr aus der Pariser Banlieue. Warum radikalisieren sich da so viele Jugendliche? Fragt der Süddeutsche Zeitungmann den Soziologen. Ich kann nichts über die Attentäter sagen, antwortet Fundamentalismus-Experte Michel Viviocard, aber viel über die Banlieues als katastrophal gescheitertes Projekt. Sie waren anfangs florierende Arbeiterviertel, doch die aufstrebende Arbeiter- und Mittelklasse zog weg, nur die Verlierer sind geblieben, bemerkt Michel Viviocard. Angesichts solch komplexer Realität wird deutlich, wie sehr die Figuren im Feel-Good-Movie die Schüler der Madame Anne, dieser französischen Variante des Clubs der toten Dichter, aus Klischee und Pathos gebaut sind. Und gut gemeint macht nun mal eben noch keinen guten Film. Platz 2. Er ist wieder da. Von David Vnent. Hitler als Wiedergänger 70 Jahre danach, der auf die Menschen hier, heute, in den Fußgängerzonen und Talkshows trifft. Medienereignis. Die Standardmetapher zu diesem Film. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch. Ist es aber nun ein gutes oder ein unheimliches Zeichen, dass David Vnents Film sich seit Wochen sowohl in den Arthouse- wie in den Mainstream-Charts hält? Ein merkwürdig ambivalentes Gefühl löst das aus. Diese Geschichte ist nicht ganz geheuer. Platz 1. Ich kann schon seit fast einem Jahr nicht mehr. Irrational Man von Woody Allen. Ich kann nicht schreiben, ich kann nicht atmen. Oder so, oder wie, oder was. Woody Allens neuer Film über einen Philosophieprofessor, gespielt von Joaquin Phoenix, mit Lebens- und Lustproblemen, was durchaus wörtlich, körperlich, unter der Gürtellinie gemeint ist, und der sich mit einem Mord in diesem Moment ergab mein Leben wieder Sinn. Zurück ins Leben katapultiert. Das war die bedeutende Tat, nach der ich gesucht habe. Irrational Man, dieser Film plätschert dahin, aber so sicher wie das Amen in der Kirche gibt's nächstes Jahr den neuen Woody Allen, vielleicht dann wieder so gut wie Matchpoint oder Jasmine. Die Hoffnung stirbt im Kino generell, und bei Woody Allen zuletzt.